Und wie ich jederzeit bedacht, mit aller Sorg und Macht, weil du es wert bist, dich zu schützen und wieder alles dich zu unterstützen, so hör ich auch nicht ferner auf, vor dich zu wachen und deines Ruhmes Ehrenlauf erweiterter und blühender zu machen.